sich neu, werden sich finden, sind noch nicht richtig da. Ich halte ein neues Leben bereit, hinterm Rücken verborgen, zaghaft gehütet. Zu keiner Zeit frag ich nach Sicherheit, bleibe bescheiden, bin doch zuversichtlich, im Irgendwo anzukommen. Wo ist der Weg? Und sehe, was mich sieht. Dein Ring wird niemals abfallen. Das Fleisch krallt sich fest. Doch von mir langsam fällt ab die Hoffnung, das Streben und bald auch das Lächeln.